Die Methoden heißen neudeutsch Think Tanks oder Spin Doctors. Und dabei geht es immer nur um das eine. Wie entstehen neue Ideen? Indem man am Schreibtisch sitzt und wartet, bis einem die Eingebung zufliegt, ganz bestimmt nicht. Also haben Firmen und Agenturen Formen entwickelt, um den kreativen Prozess zu befördern. Eben Think Tanks zum Beispiel, wo sich Mitarbeiter ohne Druck treffen, um zu spinnen und auszuprobieren. Manche Unternehmen bezahlen kluge Köpfe nur dafür, dass sie scheinbar nichts tun, dass sie spielen. Einzige Anforderung, melden Sie sich, wenn Sie eine gute Idee haben. Werber in den Agenturen haben es noch ein bisschen schwerer. Ihre neuen Strategien, Slogans oder Bilder entstehen oft unter Termindruck. Aber auch dafür gibt es Mittel und Wege, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Teil 2 unserer Wissenswertreihe von den Trampelpfaden des Denkens ins Unterholz der Kreativität. Heute Kreativität in der Wirtschaft. Kreativität ist eine Chimäre. Ja, das habe ich da beim Unkraut jeden plötzlich kam mir wo das. Wo es nur noch um Kreativität geht, sozusagen. Ideen muss man schauen. Und insofern sind sie auch nichts Neues. Kreativität ist wie ein Pferd, das man da ohne Schwung halten neue muss. Dinge auf den Markt zu bringen, besser und schneller als die Konkurrenz. Man kann Kreativität nicht definieren. Man muss spielen lassen. Aber intelligent spielen lassen. Wenn man die Welt aus wirtschaftlicher Perspektive wahrnimmt, besteht sie aus Gewinnen und Verlusten. Aus Kaufen und Verkaufen. Die Wirtschaft ist der Motor unserer Existenz. Hier wird Geld verdient und ausgegeben. Und der Treib- und Schmierstoff dieses Systems sind Produkte. Beim Erfinden, Produzieren und Verkaufen von Produkten, egal ob es sich dabei um Schnürsenkel, Versicherungen oder Autos handelt, ist viel Kreativität im Spiel. Das Wort, in der Wirtschaft oft synonym gebraucht mit Innovation, wird inflationär verwendet. Das Bewusstsein ist gewachsen, dass die Ressource Kreativität ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist. Auch wenn es schwerfällt zu sagen, was es damit auf sich hat. Die kürzeste Definition der Kreativität ist, man kann Kreativität nicht definieren. Denn definieren, wie schon das lateinische Wort sagt, heißt eine Grenze ziehen. Und Kreativität besteht immer darin, dass man Grenzen überschreitet. Karl-Heinz Brodbeck ist Wirtschaftswissenschaftler an der Fachhochschule in Würzburg. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem Phänomen Kreativität. Seiner Auffassung nach ist es in den Betrieben keineswegs damit getan, in Firmenmeetings und bei Präsentationen Brainstorming zu betreiben, um die Kreativität innerhalb eines Unternehmens zu fördern. Nun haben viele allerdings so eine Art substanzielle Vorstellung von Kreativität. Sie haben die Vorstellung, Kreativität ist so eine Art Energie. Ist so einem Kessel eingesperrt und da ist ein Deckel drauf und den Deckel müssen wir wegnehmen. Der Deckel heißt Kreativitätshemmnis. Man muss eigentlich nur das Kreativitätshemmnis entdecken und dann strömt und erstrahlt die Kreativität. Und da habe ich gesucht, was sind das nun genau für Einschränkungen? Und die Einschränkungen sind eigentlich sehr, sehr naheliegend. Das sind die Gewohnheiten. Alles, was wir gewohnt und routiniert ausführen. Das ist eine wichtige Erkenntnis der Kreativitätsforschung überhaupt. Es geht immer um die Fähigkeit, Gewohntes mit anderen Augen wahrzunehmen, neue Perspektiven zu entwickeln. Um die kindlichen Fähigkeiten zu staunen und seine Umgebung vorurteilsfrei wahrzunehmen. Brodbeck nennt dieses Heraustreten aus gewohnten Denkbahnen und Urteilen Achtsamkeit. Ich lasse die Dinge so, wie sie sich zeigen. Ich behüte sie, ich gebe ihnen die Möglichkeit zu erscheinen. Und darin liegt auch, glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches Prinzip der Kreativität. Ich sage ja nicht, ich mache eine Idee, sondern mir kommt eine Idee. Ja, die sind da etwas eifersüchtige Wesen. Ja. Sie lieben uns nur, wenn wir sie auch empfangen und behüten und einfach darauf achten. Arthur Fischer ist einer, zu dem die Ideen besonders gern gekommen sind. 82 Jahre alt ist Deutschlands berühmtester Erfinder mittlerweile. Mit 1062 angemeldeten Patenten weltweit fast so erfolgreich wie sein amerikanischer Vorgänger Thomas Alva Edison, der 1080 Patente anmelden konnte. Eine seiner ersten Erfindungen war der Fotoblitzwürfel. Es folgten der Welterfolg Fischer-Dübel und Fischertechnik-Spielzeug für Kinder. Mit 65 übergab er seinen Betrieb mit 3300 Mitarbeitern im schwäbischen Tumlingen seinem Sohn. Er selbst baute anschließend das Arthur Fischer Forschungszentrum auf, in dem er bis heute neue Produkte ertüftelt und entwickelt. Wir müssen sehen, dass wir die Menschen, den menschlichen Geist, und da haben wir eine ganze Menge in Deutschland davon, Köpfe, dass wir die bemühen, zu denken und Neues zu suchen. Schauen Sie mal, wir haben zum Beispiel einen sogenannten Ottomotor, der wurde im vorletzten Jahrhundert auf den Weg gebracht. Davon lebt heute Daimler-Benz und alle Automobilfabriken leben noch von diesem Motor, von dieser ersten Erfindung. Gehen Sie zu Bosch, zum Beispiel Diesel. Das sind alles Leute, die einmal eine Maschine mühsam und unter schweren Voraussetzungen und harten Bedingungen entwickelt haben. Davon leben Hunderttausende von Menschen heute. Und warum soll es nicht so sein, dass eine Erfindung heute nicht auch jede Menge Arbeitsplätze schafft? Aber dazu gehört ein Klima. Und nun wäre es sehr gut, wenn dieser unser Staat und unsere Politiker endlich einmal begreifen würden, dass Erfinden und schöpferische Dinge herzubringen keine Spielerei sind und keine Liebhaberei sind und kein Hobby. Wie es der Einzelne sieht, ist eine andere Sache. Sondern, dass das eine volkswirtschaftlich enorm wichtige Aufgabe ist, immer wieder neue Produkte zu schaffen. Fischer, als Sohn eines Schneiders in Schwaben aufgewachsen, absolvierte eine Schlosserlehre. Sein Aufstieg als Erfinder begann, nachdem er 1946 aus britischer Kriegsgefangenschaft geflohen war und in seiner Heimat aus bitterer Not heraus ein Geschäft aufbaute. Zunächst verkaufte er elektrische Feueranzünder, weil es keine Streichhölzer gab. Kreativität ist wie ein Pferd, das man dauernd in Schwung halten muss. Nicht? Dass es jung bleibt, dass das Pferd nicht steif wird, dass es marschiert, dass man es auch als Springpferd verwenden kann. Und deshalb ist es gut, wenn die Kreativität auch bei den Kindern von vornherein geschult wird. Und da spielt die Erziehung im Kindergarten eine ganz, ganz große Rolle. Man darf nicht vergessen, Kreativität kommt vor Wissen. Das ist auch etwas, was verloren gegangen ist. Wenn ich viel weiß, aber keine Kreativität habe, kann ich mit dem Wissen fast nichts anfangen. Wer weiß, ob Arthur Fischer als Angestellter einer Firma zu dem erfolgreichen Erfinder geworden wäre, der er ist. Um die Kreativität in deutschen Betrieben ist es, trotz aller anderslautender Beteuerungen von Managern, schlecht bestellt. Bei einer umfassenden Befragung räumten weit über 80% der Manager der Entwicklung neuer Produkte und der Förderung kreativer Mitarbeiter eine hohe Priorität ein. Dem entgegen steht allerdings, dass fast 70% der befragten Mitarbeiter ihr Unternehmen für innovationsfeindlich halten. Um zu erfahren, was Betriebe tun können, um die Kreativität ihrer Mitarbeiter zu fördern, lohnt sich ein Blick in ein amerikanisches Unternehmen, wo die Erforschung und Umsetzung von Kreativitätsbedingungen bereits eine lange Tradition hat. Zum Beispiel Procter & Gamble, ein 165 Jahre alter amerikanischer Konsumgüterriese mit einer Produktpalette von Wasch- und Reinigungsmitteln wie Ariel und Meister Propper über Papierprodukte von Damenbinden bis Pampers und Nahrungsmitteln wie Säften und Chips. Allein in Deutschland arbeiten rund 8000 Mitarbeiter. Die Zentrale befindet sich in Schwalbach bei Frankfurt. Vorzimmer- und Vorgesetztenbüros sind abgeschafft. Ebenso Titel. Hier wird jeder geduzt. In einem Gang werden Gemälde von Mitarbeitern ausgestellt. In einer Kaffeeecke sind Vitrinen aufgestellt, in denen die Mitarbeiter ihre Produkte und neuesten Entwicklungen für alle sichtbar dekorieren. Gerd Ritter, Personalmanager von Procter & Gamble, bringt Kreativität auf eine pragmatische Wirtschaftsformel. Ich fand die Definition im Duden eigentlich ganz schön. Kreativität, Fähigkeit zu schöpferischen, produktiven, originalen Leistungen, die darauf zielt, durch Prozesse des Umordnens, Entwerfens, Entdeckens etwas Neuartiges zu erfinden oder herzustellen. Wenn man das in unsere tägliche Arbeit übersetzt, ist es neue Ideen, neue Produkte, neue Dinge auf den Markt zu bringen, und zwar besser und schneller als die Konkurrenz. Nicht nur durch die Aufteilung der Räumlichkeiten, auch durch das Arbeitssystem versucht das Unternehmen, die Flexibilität der Mitarbeiter zu fördern, fast zu erzwingen. Durch Mentoren gelangen zum Beispiel auch junge Mitarbeiter schnell in verantwortliche Positionen. Und Jobrotation sorgt dafür, dass alle 10 bis 15 Jahre gewechselt wird. Ich zum Beispiel habe an einem Werk in Crailsheim angefangen, war dort im Personalbereich, bin dann ins Lagerhaus gegangen, war dann wieder zurück Werksleiter gewesen in dem Werk und war dann für den Produktbereich verantwortlich Food and Beverage in Genf und bin jetzt wieder Personalleiter. Also man kann Probleme aus ganz verschiedenen Perspektiven kennenlernen, aber nicht nur kennenlernen, sondern man muss da arbeiten, man muss sich in diesen Situationen beweisen und bekommt dadurch natürlich ein viel runderes Bild über die Aufgaben und die Verantwortung im Gesamtunternehmen. Ein Unternehmen, so ausgeklügelt auch immer alle seine Systeme erdacht und gemacht sind, kann aber immer nur so kreativ sein wie seine Mitarbeiter. Wie aber kann man das kreative Potenzial bei Bewerbern erkennen? Einen Hinweis geben ungewöhnliche Aktivitäten im Lebenslauf. Eine Idee ist zum Beispiel, wenn jemand einen Fußballverein geführt hat und hat jetzt eine ganz tolle Idee gefunden, wie er da Finanzierungsmethoden finden kann, wie er Geld bekommt, wie er eine Werbeaktion gemacht hat und hat dadurch seinen Verein, sage ich mal, vom finanziellen Ruin gerettet. Das sind Kriterien, an denen wir konkret festmachen können, dass jemand diese Eigenschaft hat. Und dann gehen wir davon aus, dass mit dem Training und mit unseren Systemen im beruflichen Werdegang darauf aufgebaut, diese weiterentwickelt werden können und weiter gefördert werden können. Wir suchen nicht den Erfinder, der alleine in der stillen Ecke sitzt und technische Erfindungen macht. Wir suchen eigentlich den modernen Manager, der neue Systeme, neue technische Dinge umsetzt, mit Managementmethoden, mit modernen Methoden. Das ist Kommunikation mit anderen, das ist Arbeiten im Team. Und das sind eben neue Ideen, die da sind, aufzunehmen, weiterzuentwickeln, mit anderen auszutauschen und daraufhin neue Dinge zu entwickeln. Während Künstler außer ihren handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten auch viel Unterstützung und Ermutigung aus dem Umfeld brauchen, aber ihre Kunst doch eigenständig und meistens allein erstellen, entstehen neue Methoden und Produkte in der Wirtschaft und auch in der Wissenschaft meistens im Team, unter Beteiligung vieler Spezialisten. Die in Rumänien geborene Chemikerin Karin Costea ist Direktorin der Produktentwicklung im Bereich Damenhygiene bei Procter. Oh, ich habe eine Organisation von Leuten, das sind unsere Technologieentwickler, das sind unsere Konsumentenforscher, das sind die Materialentwickler und die Prozessentwickler. Und zusammen kreieren wir dann halt ein Produkt, das im Endeffekt auf den Markt kommt. Wir benutzen auch Techniken, ja, um Kreativität einfach zu fördern. Brainstorming, ganz, ganz viel. Wir haben andere Techniken wie Mindmapping, wo wir zum Beispiel eine Idee, ein Wort auf ein Blatt Papier schreiben und dann kommt halt jeder und sagt was dazu. Und plötzlich haben wir dann einen Baum von Sachen. Wir haben manchmal mehr Ideen, als wir jemals machen können. Ja. Das Schwierige dann wird sein, was nehme ich von den Ideen, ja, und was werde ich dann einfach ausführen von der Fülle der Ideen, die wir haben. Ne? Aber diese Sachen, die tun wir oft. Oder wir gehen auch ganz einfach, ja, gehen Kaffee trinken da unten. Wir haben diese schöne Cafeteria, wo wir stehen. Und die besten Ideen entstammen da, weil die Atmosphäre halt offen ist, weil man versucht, die Neugierde der Leute immer hochzuhalten und immer wieder zu fördern. Ja? Und immer wieder sagen, hast du schon darüber gedacht? Und unterschiedliche Wege aufzeichnen und einfach, ja, die Leute zu motivieren, unterschiedliche Wege zu gehen. Brainstorming und Mindmapping zählen zu den bekanntesten Kreativitätstechniken. Bei beiden Methoden geht es darum, zu einem genau definierten Problem oder einem Thema seinen Ideen freien Lauf zu lassen, möglichst frei zu assoziieren, auszusprechen und vor allem aufzuschreiben, was in den Sinn kommt. Quantität geht dabei vor Qualität. Eine Bewertung und Analyse findet erst im Anschluss an die Sammlung statt. Bei einer solchen Brainstorming-Sitzung entstand auch die Idee für ein erst vor kurzem eingeführtes Produkt. Ich meine jetzt eine der letzten Sachen, die wir gemacht haben, das war jetzt die schwarzen Slip-Einlagen. Ne? Und das war auch eine Weltneuheit. Und wir hatten immer wieder die Denke, und das ist auch wieder eine Barriere, ein Stereotyp. Ne? Wir haben also Hygieneartikel, die sind weiß, weil weiß ist Hygiene. Und alles andere kommt nicht in Frage. Ne? Also es waren zwei Sachen hier. Auf der einen Seite unsere eigenen Denkprozesse, aber auf der anderen Seite auch Anregungen von außen. Und ich glaube, Anregungen von außen sind genauso wichtig, diese Stimuli. Ja? Auf der einen Seite haben uns halt die Konsumenten immer gesagt, ja, ihr habt immer nur die weißen Slip-Einlagen und warum macht ihr keine farbigen Einlagen? Und auf der anderen Seite hatten wir uns so intern die Frage gestellt, wie könnten wir mehr Emotionen ja, in unser Produkt reinzubringen? Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam in der Slip-Einlage, aber wir wollten wirklich mehr als nur ein Hygieneprodukt zu sein, als irgendetwas, was die Frauen auf emotionaler Basis ein bisschen bindet. Ne? Wir dachten an Eleganz und an Frau sein und an ja, Special sein. Ne? Und ja, und da kamen dann diese zwei Anregungen. Irgendwann sind zusammengekommen und irgendwann hat es Klick gemacht. Ja? Also, ich habe gesagt, Mensch, mach doch eine schwarze Slip-Einlage. Ich meine, schwarz ist elegant und schwarz ist schön und da ist eine Nachfrage da. Und dann war die Idee da. Ne? Und dann hat ganz, ganz viel harte Arbeit angefangen. Also, ja, dann ist halt auch das Fachwissen ganz, ganz wichtig. Es war ja alles Neufeld. Also, da war wirklich Innovation und Kreativität in der Idee, im Produkt. Alle Materialien, die da reingekommen sind, mussten neu entwickelt werden. Und das hat eigentlich ein Jahr gedauert. Also es ging eigentlich recht schnell. Und ich glaube, es ging auch schnell, weil alle dran geglaubt haben. Und ja, so ist das dann passiert. Natürlich wird auch bei Procter & Gamble nur mit Wasser gekocht. Auch dieses Unternehmen musste trotz aller kreativitätsfördernden Maßnahmen in den vergangenen Jahren empfindliche Umsatzeinbußen einstecken. Aber die typischen Ideenkiller, mit denen regelmäßig Ideen von Mitarbeitern abgewürgt werden, scheinen hier tatsächlich seltener aufzutauchen. Jeder kennt die Sprüche, die jede Diskussion, jedes Gedankenspiel jäh sterben lassen. Hier eine kleine Hitliste der erfolgreichsten und zugleich aus dem Arbeitsalltag wohlvertrauten Killersprüche. So haben wir das noch nie gemacht. Das geht nicht. Davon verstehen Sie zu wenig. Wenn das jeder machen würde. Das weiß doch jeder. Dafür sind wir zu klein. Dafür sind wir zu groß. Dafür ist das Unternehmen zu jung. Dafür sind wir zu alt. Das will unser Kunde nicht. Dafür haben wir keine Zeit. Dafür haben wir kein Geld. Dafür fehlen uns die Leute. Dafür sind wir nicht zuständig. Da könnte ja jeder kommen. Wenn in einem Betrieb solche Töne vorherrschen, nutzt die schönste Ausstattung wenig. Ein zentrales Moment für die Entfaltung von Kreativität bleibt die Art, wie die Menschen miteinander und mit ihrem kreativen Potenzial umgehen. Der amerikanische Chemiker und Industrieerfinder Donald Wayne Lupo hat für zahlreiche Firmen Patente mitentwickelt, unter anderem für Solarzellen und Leuchtdioden. Ein wichtiger Aspekt meines Erachtens ist ein Vorgesetzter, der nicht überreguliert, der nicht versucht, alles selber zu bestimmen oder alles besser zu wissen, sondern auf die Mitarbeiter zuhört und den Mitarbeitern auch Freiraum gibt, um das zu testen, statt zu sagen, nein, ich denke, es soll so gemacht werden und so wird es halt gemacht. Der einzelne Vorgesetzte ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren. Und eine Firma kann vielleicht solche Vorgesetzten, solche Leute fördern zu Vorgesetzten, die diese Einstellung haben, die nicht auf Norddeutsch Control Freaks sind. Das spielt eine große Rolle, wahrscheinlich eine viel größere Rolle als irgendwelche Lippenbekenntnisse zu neuen Ideen, die häufig in Firmen verbreitet werden. Dann aber, wenn es um die Realität geht, wird die Kreativität nicht gerade gefördert. Da werden neue Ideen eher abgeblockt, statt wirklich geschätzt. An etwa 50 Patenten ist Donald Lupo im Bereich der Materialentwicklung beteiligt. Meistens sind die entscheidenden Ideen im Kollektiv entwickelt worden. Wo gute Ideen in meiner Erfahrung meistens nicht entstehen, sind in formell strukturierten sogenannten Brainstorming-Sessions. Da wird sehr viel gefaselt, aber bei den meisten habe ich dort nicht so viele gute Erfahrungen gemacht. Eher, wenn man zwischendurch etwas diskutiert, über Mittagessen oder weil man sich über die Interpretation von irgendeinem Ergebnis streitet oder weil man einfach eine Pause von der eigentlichen Arbeit macht und ein bisschen spinnt, da kommen meistens die guten Ideen. Unternehmen, deren Markenzeichen und Existenzgrundlage die Kreativität ist, sind Werbe- und PR-Agenturen. Hier arbeiten die Kreativen. Hier werden Ideen am Fließband produziert, nach klaren finanziellen und vor allem zeitlichen Vorgaben. Christoph Barth ist Chefkreativer, Chief Creative Director beim Leo Burnett. Seine Beschreibung von dem, was eine gute Idee ist, gleicht den Kriterien für Kreativität in allen Bereichen, von Kunst bis Wissenschaft. Eine Idee ist dann sehr gut, wenn sie inhaltlich überzeugend ist. Inhaltlich überzeugend heißt, sie ist passend zum Produkt, sie ist adäquat, sie ist nicht irgendwo aus dem freien Raum gegriffen, sie ist nicht selbstgefällig. Sie ist dann richtig gut, wenn sie neu und frisch ist. Sie muss einfach überraschend sein, sie muss ungesehen sein. Dann fragen wir danach, interpretiert sie das Produkt neu? Und ja, alle Arbeiten, die hervorragend bewertet werden und die auch sehr erfolgreich sind am Markt, haben eigentlich eines gemeinsam, sie sind verblüffend einfach. Und wie entstehen die sehr guten Ideen? Es gibt Rituale. Wir haben beispielsweise einen Texter, den nennen wir nur den Bilger. Das ist ein Mann, der kann sich die Ideen nur erlaufen. Ja, also er sitzt so gut wie nie am Schreibtisch, sondern er arbeitet sich alles beim Pilgern über den Flur. Ich denke schon, dass jeder seine ganz eigene Art hat, auf Ideen zu kommen. Ja, also es gibt Leute, die kommen über ein einziges Chaos zu ihrer Idee, verzweifeln an sich selber über Tage, haben nichts in den ersten Meetings, wenn wir drüber reden, haben im zweiten nichts und im dritten liegt eine hervorragende Idee vor. Und es gibt die, die sehr konsequent sich fortbewegen. Also wo das gut, besser, hervorragend wird, wo also eine ganz regelmäßige Steigerung drin ist. Also klar, Kommunikation ist ein ganz wesentliches Ding. Ja, wir haben hier drin bei uns zum Beispiel ein Frühstück, ja, jeden Morgen, wo die Mitarbeiter zusammenkommen, in unterschiedlichen Konstellationen sich zusammensetzen und den Tag besprechen. Ansonsten machen wir natürlich Dinge, dass wir gemeinsam ins Kino gehen, dass wir rausgehen auf Veranstaltungen, dass wir die Leute auch motivieren, mal rauszugehen aus dem Büro. Ja, also wir setzen uns im Sommer auch mal im Park, damit man einfach mal eine andere Aura um sich herum spürt und nicht immer nur in diesem großen Laden hier drin sitzt. Von den Autoren der zahlreichen Ratgeber, wie man seinen Alltag beruflich und privat kreativer gestalten kann und wie man auf neue Ideen kommt, gibt es eine Fülle von Techniken und Tricks, die der kreativen Denke auf die Sprünge helfen sollen. Immer wieder geht es darum, die Trampelpfade des gewohnten Denkens zu verlassen. Die Empfehlungen reichen von Schreibtisch- und Seminartechniken wie dem Brainstorming bis zu sehr konkreten Anleitungen. Zum Beispiel soll man sich in andere Identitäten hineinfantasieren, sich etwa einen Geschlechtswechsel vorstellen und als Mann überlegen, wie man wohl als Frau an die Sache herangehen würde oder umgekehrt. Oder jeden Morgen einen anderen Weg zur Arbeitsstelle zu suchen oder sich schlicht einmal auf den Kopf zu stellen, um neue Einsichten zu gewinnen. Bei Leo Burnett setzt man darauf, dass die Kombination von zwei Menschen die Kreativität fördert. Auf ein Projekt werden jeweils zwei, Texter und Art Director, angesetzt. Christoph Barth wählt die Teams aus. Das ist auch ein Teil meiner Kreativität, weil ich mir die Leute ja getrennt voneinander anschaue und dann eben auch oft getrennt voneinander entscheide, dieser Texter und jene Art Direktorin wären, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Und da muss man eben auch drauf achten. Und die darf nicht nur positiv und angenehm sein, sondern die muss auch ein Stück weit toxisch sein. Ja, da muss dieses Gift auch rein, diese Reibungsfläche, weil die einfach notwendig ist, um gute kreative Arbeit zu machen. Ich mache das manchmal sehr bewusst. Ich bringe die Leute dann zusammen und ich beobachte exakt, wie die ersten 4 Wochen verlaufen. Ja, dann gibt es die ersten Kräche. Das muss mir klar sein, schon beim Vorstellungsgespräch. Aber wenn die über diese ersten Barrieren weg sind, dann funktioniert es manchmal hervorragend und es entstehen ganz außergewöhnliche Arbeiten, weil eben zwei Charaktere sich verbinden und in dieser Schnittmenge von beiden entstehen wirklich außergewöhnliche Arbeiten. Während manchmal, wenn die Paare, die Teams zu stimmig sind, ja, bleibt das ein bisschen drunter, ist das oft sehr richtig, was dort gemacht wird, aber eben nicht außergewöhnlich. Was Barth beschreibt, entspricht in weiten Teilen dem, was Unternehmensberater Managern an Maßnahmen zur Kreativitätsförderung empfehlen. Die empfohlenen Verhaltensweisen haben im Betriebsalltag Seltenheitswert. Entwickle Vertrauen in die Mitarbeiter. Mache Mut zu ungewöhnlichem Denken. Nimm die Angst vor Fehlern. Fehler sind erwünscht. Zeige Offenheit in dem Maß, wie du es von deinen Mitarbeitern wünschst. Fördere, belohne und prüfe Vorschläge und Ideen, unabhängig davon, ob sie umgesetzt werden können. Behalte deinen Humor. Gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Flaute und der Rezession ist die Kreativität der Mitarbeiter ein wichtiger Faktor, um neuen Schwung zu holen und sich zu profilieren. Doch das Gegenteil passiert. Karl-Heinz Brodbeck, Wirtschaftswissenschaftler in Würzburg. Meine Kritik besteht darin, dass viele Firmen, am dramatischsten vielleicht ausgedrückt in japanischen Firmen, den berühmten weißen Kreis um einen Stuhl herum machen. In japanischen Firmen macht man einen weißen Kreis um einen Stuhl und das heißt dann, du musst demnächst mit deiner Entlassung rechnen. Und wenn sie dauernd in einer Atmosphäre arbeiten, in der sie das Gefühl haben, jemand kommt und macht einen weißen Kreis um ihren Stuhl, sozusagen, dann wird man natürlich darauf verzichten, Experimente zu machen. Man wird versuchen, keine Fehler zu machen. Und keine Fehler zu machen heißt, ja, keine Neuerung auszuprobieren. Das heißt, nichts zu wagen. Und das bedeutet, man klammert sich fest, man hält sich fest an der eigenen alten Gewohnheit, an der Routine. Und das ist der Kreativitätskiller. Kreativität und Flexibilität sind die Schlagworte, wenn es um die Anwerbung von Mitarbeitern geht. Um den wachsenden und wechselnden Anforderungen im Job gerecht zu werden, wie es oft in Stellenanzeigen formuliert ist. Brodbeck versucht, seine Studentinnen und Studenten in seinen Kreativitätsseminaren nicht zu marktkonformen Produkten auszubilden, sondern stellt die Bedeutung des Einzelnen in den Vordergrund. Für die Person, die ich hier ausbilde, ist es mir sehr, sehr wichtig, dass sie nicht obsolet werden, übermorgen schon. Und deshalb gehört, glaube ich, dieses kreative Potenzial, die Flexibilität, dass man nicht nur die Fertigkeit erlernt, sondern eben auch die Möglichkeit, seinen Wahrnehmungsrahmen zu ändern, kreative Alternativen selber zu entwickeln. Wenn das wenigstens zu einem kleinen Prozentsatz mit Teil der Ausbildung werden kann, dann entlasse ich hier, glaube ich, nicht nur maßgeschneiderte Produkte, die wunderbar eingepasst werden können in den augenblicklichen Stand der wirtschaftlichen Struktur, sondern die flexibel genug sind, auch noch in 10 Jahren sich an ganz neue Gegebenheiten anzupassen. Das Erlernen der Fertigkeit selbst zu erlernen. Also dieses berühmte Lernen des Lernens, das interpretiere ich so, dass ich sage, man muss nicht nur Gewohnheiten erlernen und einüben, man muss auch verstehen, wie man Gewohnheiten wieder aus dem Routine-Strom des Unbewussten hebt, darauf achtet und sie verändern kann. Hilde Weg hat unterschiedliche Formen der Kreativität in der Wirtschaft gesammelt. Am nächsten Samstag setzen wir unsere Reihe von den Trampelpfaden des Denkens ins Unterholz der Kreativität fort. Dann beleuchten wir die Ideenfindung in der Wissenschaft. Manuskripte zu dieser vierteiligen Sendereihe finden Sie im Internet unter www.hr2.de. Außerdem gibt es dort auch noch Literaturhinweise zum Thema Kreativität.